ich denk an dich, an unsere Zeit, kleine Insel im Meer, tausend Meilen von hier, und wie gern wär ich heut bei dir. Wir gehen von den Hütten hinunter zum Strand, Perle der Südsee, ich nehm deine Hand, wenn die Sonne versinkt, dann bist du noch bei mir, und ich lache und träume mit dir. Dann sagst du mir, ich vergesse dich nie, und der Wind singt seine Melodie. Im Zauber der Südsee ziehen Boote im Wind, doch eins ist dabei, das mich fort von dir bringt. Du musst nicht weinen, denn im nächsten Jahr wird ein Sommertraum für uns wahr. Mein Herz ruft nach dir, es brennt wie ein Feuer, die Sehnsucht in mir. Malaika, Malaika, mein Stern in der Nacht, nur du hast mich glücklich gemacht. Malaika, Malaika.